Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberziehen mit dem Aushilfs-Jedi und ich bin euer Gastgeber, das Zeilenende. Glück auf! Hallöchen! So, wir sind im zweiten Quartal des Jahres 2025 gelandet und ohne weitere Verzögerungen blicken wir auf den April. Lieber Aushilfs-Jedi, welches Datum hast denn du mitgebracht? Ich habe die 24. und ich habe gerade also gesagt, dass wir sind im zweiten Quartal so dieses Business-Ding im Kopf gehabt. Also so für mich, jetzt müssen wir erstmal einen Quartalsbericht machen. So, wie lief denn das erste Quartal? Scheiße! Grüß Gott! Aber Hallöchen! 24. April habe ich. Gut. Ich habe deiner Analyse des ersten Quartals nichts hinzuzufügen und biete den 9. April. Das heißt, ich fange hier an. Berlin, 9. April 2025. Friedrich Merz präsentiert in einem Interview mit dem ZDF zum verabschiedeten Koalitionsvertrag seine Vision für Deutschland. Er sagte, dieses Land soll wieder funktionieren. Geben wir ihm also mal eine Chance, das Land wieder funktionieren zu lassen und gucken mal so, wie das so klappen wird. Die ersten 3 Monate waren ja nicht so überzeugt, aber also 2025 war für uns ja alle nicht leicht, auch für Friedrich Merz nicht. Ja, und wir werden vielen Menschen sehr viel verzeihen müssen. Ja. Aber Friedrich Merz muss ich eigentlich nichts verzeihen. Also der macht es ja mit Ansage. Also da muss man auch nicht verzeihen. Wir sollten vorsichtiger sein mit dem Verzeihensbegriff. Ich frage mich übrigens, ob man diesen Spruch vielleicht so zeitgeschichtlich einordnen kann. Also kann man oder Personen der Zeitgeschichte diesen Spruch unterschieben? Weißt du, das ist jetzt so das, wo ich mir dachte, okay, Goodwin's Law lassen wir jetzt mal hinten raus, weil ne. Adolf Hitler nach der Wannsee-Konferenz. Wir müssen uns viel verzeihen müssen. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Wladimir Iljitsch Uljanow in der Nacht im Kristallpalast. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja, genau. Genghis Khan. Schön. Brutus zu Cäsar. Ach ja, wie hieß der Präsident der Vereinigten Staaten, der aus Versehen in Vietnam einmarschiert? Weil es die Franzosen nicht gebacken bekommen haben, da zu bleiben. Gute Frage. Oder wir können auch Truman zu den Japanern, kurz bevor die Atombombe fiel. Wir werden uns wie... Josef Stalin in der Nacht, in der er sein halbes Offizierskorps weggemetzgert hat. Wir werden uns viel sein. Ja, schön. Also ich finde für falsch zitierte Zitate taugt dieser Satz hervorragend. Ja, genau. Und um Godwin's Law kurz mal abzufrühstücken, ich finde immer gut, den Hitler-Vergleich ganz zum Anfang zu bringen, weil das setzt kreative Energien frei, wie du gemerkt hast, weil niemand eiert drumrum, dass man, macht man den jetzt oder macht man nicht, man stellt den einfach in den Raum und dann sind alle erleichtert. Das ist, bei Friedrich Merz hat das ja auch funktioniert, der hat den Hitler einfach in den Raum gestellt und jetzt sind alle erleichtert, dass wir nur ihn haben. Das ist doch so. Jeder hat so einen kleinen Hitler, so Hitler. So ein Wackelhitler, oh Gott. Im Januar bin ich dem Hitlerwitz natürlich ausgewichen mit Luke Littler, der die, ne? Also das habe ich nicht gemacht, da hätte ich den Littler in den Raum stellen können. Schön. Gut. Ja. Ich muss übrigens dazu sagen, auch das ist wiederum eine Idee von Robert Habeck und den Grünen. Dass das Land funktionieren soll. Ja, das ist einfach ein Spruch, den hat er sich wahrscheinlich von einem, wahrscheinlich tritt er bei der nächsten Bundestagswahl nochmal an und sagt, Sie kennen mich. Bei Bei Angela Merkel war das ja ein, also Angela Merkel war das ja ein Versprechen, und das ist jetzt auch, also was sie plakatiert hat. Wenn Friedrich Merz "Sie kennen mich" plakatiert, dann ist das eine Drohung. Ja, ich frage mich ja noch, Merz macht ja nicht die Raute, aber er hat sie auf dem Kopf. Ich dachte, das ist ein Pfeil und er ist der neue Avatar, aber... Aber du hattest es schon mal angesprochen übrigens zum Thema 33. Ich habe auch was mit 33. Oh, schieß los. Am 24. April kam für PS, für die PlayStation, für die Xbox und PC, wieder nicht die Switch, Clair Obscur Expedition 33 auf den Markt. Clair Obscur Expedition 33, du merkst schon, ist ein super eingängiger Titel. Der erzählt auch schon alles und klar, es ist, glaube ich, bei ganz vielen Awards Spiel des Jahres geworden. Okay. Und, kurze Erklärung, es erzählt die Geschichte einer Gruppe, die eine Malerin erschaffen, mhm, und die, ja, sind getrieben von Trauer und Chroma, also Lebensenergie. Mhm. Und am Ende des Tages müssen irgendwie immer Menschen sterben, die ein gewisses Alter haben, und das steht dann immer an einem Berg, und die werden dann versuchen, quasi da dagegen anzukommen. Ist da, Moment, das ist das mit dem im Alter sterben, das kennen wir aus Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert. Wenn die 30 geworden sind, hat der Chip in der Hand rot geleuchtet und dann sind die zum Explodieren gegangen. Naja, sie müssen ja irgendwann diese Malerin besiegen und würden aber damit wahrscheinlich halt auch ihre Welt beenden. Und ja, da kommen halt viele Konflikte zum Tragen. Und witzig aber war, das Ding hat bei den Indie Awards nicht gewonnen, beziehungsweise doch kurz gewonnen, bis dann rauskam, dass sie in der Produktion dann doch auf KI gesetzt haben. Okay. Und wir wissen ja alle, dass das Wort des Jahres war KI-Ära. Dementsprechend, ja. Deswegen hat es aber kein Indie-Award gewonnen. Ja, gut. Ich frage mich, ob bei einem Indie-Award die KI auch nicht zum Korrekturlesen eingesetzt werden darf. Das musst du die Leute vom Indie-Award fragen. Also ist das mehr so, ist das so ein RPG oder? Ja, es ist ein RPG, also du... Oder so ein Roguelike? Nein. Okay. Es erzählt eine ganze Geschichte an einem Stück. Es ist nicht so, dass du da irgendwie immer wieder Runs machen musst. Ich habe es aber selbst auch nicht gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt von der KI die Geschichte zusammenfassen lassen. Ich fand, das passt irgendwie. Nein, das ist tatsächlich Spiel des Jahres geworden. Ich habe Bilder davon gesehen, ich habe die Grafik davon gesehen. Es muss wohl auch einen Hammer-Soundtrack haben, eine Hammer-Story. Wie gesagt, im Grunde kämpfen quasi die Figuren gegen ihre Schöpferin, beenden damit aber logischerweise ihre Welt. Ja. Klingt fancy? Werde ich mir überlegen. Ja, ist auch so ein ultra verkopftes Ding wohl. Also genau. Muss also genau das sein. Muss halt genau das sein, also ultra verkopft. Und du merkst schon am Titel, Clair Obscur Expedition 33. Wie gesagt, das heißt halt nicht Malerbutze. Hätte es heißen können. Malerbutze wäre ein super eingängiger Titel gewesen, hätte keine Sau gekauft. Ja. Aber das ist so. Und ich muss dazu sagen, das trifft aber auch so ein bisschen den Stil des Jahres. Also entschwindende Lebensenergie, Trauer. Aber in Kampffarben. Den Kampf gegen schöpfende Menschen, also Menschen, die quasi Welten steuern und erschaffen mit Macht, politischer Macht, kreativer Macht. Ich finde, dieses Spiel passt so perfekt. Also es hat so ein bisschen was von Trauer und Trauerbewältigung vor allen Dingen. Okay. Ja, also wie gesagt, die KI erzählt mir übrigens auch, dass deren Konflikt die Realität verzerrt und in tragischen Entscheidungen gipfelt. Ja, an tragischen Entscheidungen war das Jahr 2025 nicht arm, aber das werden wir uns bestimmt weiter anschauen. Entsprechend 33 war quasi das Jahr, das Spiel für 25. Siehst du mal. Und wie gesagt, das kam im April raus. Also. Ja. Man konnte quasi über den Sommer hinweg sich mit Tragik französischer Tragik auseinandersetzen. In diesem Sinne, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann schwingen wir uns in den Mai. Perfekt. Ade. Au revoir.